ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Wunder, doch sie sind nicht geschehen. Es wird Zeit, dass wir uns endlich eingestehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel. Doch manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein. Sich nah zu sein im Dunkeln genügt es nicht als Ziel. Ich will nicht dein Schatten sein. Könntest du einmal nur durch meine Augen sehen? Würdest du mich nicht länger missverstehen? Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel und seine schwer. Warum wird uns das Glück so schwer gemacht? Du und ich, wir sind zwei Leute in der Nacht. Ich lieb dich, kannst du nicht bei mir sein? Jedes Stimme. Nicht sein kann.